Zu meinem 105. Geburtstag von Kim Il-sung findet in Pyongyang, Hauptstadt der DVRK, das 5. Frühlingsvolkskunstfestival im April statt. Daran nehmen die Künstler des Ensembles und der künstlerischen Propagandagruppen, die Mitglieder der mobilen künstlerischen Agitationsgruppen und der Kunstzirkel in Pyongyang und den Provinzen teil. Das Festival findet vom 10. bis zum 17. April in den Theatern und Kulturhäusern in der Hauptstadt in 4 Klassen geteilt statt. Es gibt auch ein Zauberkunstfestival.